Monsieur? Monsieur? Monsieur? Monsieur Proust? Ich bitte Sie dringend, mir nichts zu sagen. Monsieur? Monsieur? Monsieur, Sie müssen doch einmal ausspannen und ein wenig verschnaufen. Nein, Celeste, ich muss mich beeilen, ich habe noch so viel Arbeit. Aber Monsieur, wann schlafen Sie eigentlich? Ich weiß nicht, Celeste, ich weiß nicht. Monsieur? Monsieur? Ich bin ruiniert. Reden Sie nicht so, Monsieur. Ich werde nicht mehr lange leben. Die Zeit drängt, Celeste. Warum machen Sie nicht Schluss mit Ihrem Buch, Monsieur, anstatt immer noch etwas dran zu hängen? Liebe Celeste, glauben Sie, das ginge so leicht? Ich kann es nicht. Es ist nicht so einfach, wie Sie glauben, das Wort Ende hinzuschreiben. Jedenfalls ist das kein Grund, dauernd von Ihrem Tod zu sprechen, Monsieur. Doch, Celeste, denn ich werde sterben. Sie werden viel länger leben als ich, Monsieur. Und ich sage Ihnen nein, Celeste. Sie werden mir die Augen zudrücken. Und hören Sie gut zu, ich muss Ihnen etwas beibringen. Sie müssen lernen, den Leuten gut zuzuhören, wenn sie von ihrem Tod sprechen. Unseren Tod tragen wir in uns. Und wir spüren ihn, wenn er da ist. Ich mehr als jeder andere, denn ich führe nicht das Leben von jedermann. Ich führe ein Leben, das nicht normal ist, ohne Luft, ohne Nahrung. Schon seit meiner Kindheit haben die Asthmaanfälle meine Gesundheit völlig ruiniert. Ich weiß nicht, wie oft ich es Ihnen schon gesagt habe, meine Bronchien sind nur noch wie gekochter Gummi. Mein Herz atmet nicht mehr, es ist verbraucht durch die Anstrengung, so viele Jahre lang die Luft heranzuschaffen, die mir fehlt. Ich bin ein sehr alter Mann, Celeste. Alt wie meine alten Bronchien und wie mein altes Herz. Ich werde nicht mehr lange leben. Reden Sie nicht so, Monsieur. Das ist alles nicht wahr. Doch, doch, es ist wahr, Celeste. Und darum möchte ich so gerne fertig werden. Schonen Sie sich, Monsieur. Ich würde gerne aufstehen oder mich wenigstens auf den Bettrand setzen. Ich helfe Ihnen. Ach, Celeste. Was wird mit mir, wenn ich nicht mehr ohne die Hilfe anderer auskomme? Das hat nichts zu bedeuten, Monsieur. Das ist ein wenig Schwäche. Meine liebe Celeste, setzen Sie sich dort auf den Sessel und wir beide werden schön arbeiten. Fühlen Sie sich besser, Monsieur? Ja, ich glaube, das Diktieren strengt mich mehr an als das Schreiben, wegen des Atmens. Monsieur, wollen Sie, dass ich Ihnen die Untertasse halte? Nein, Celeste, danke. Ich bin zu erschöpft. Hören wir auf, Celeste. Ich kann nicht. Aber bleiben Sie da. Beruhigen Sie sich. Ich verlasse Sie nicht. Sie werden nicht vergessen, diese Papiere dort einzukleben, Celeste. Vergessen Sie es ja nicht. Es ist wichtig. Ich vergesse es nicht. Sie werden es richtig machen, nicht wahr, Celeste? Sie vergessen es nicht. Aber nein, Monsieur, seien Sie unbesorgt. Aber ruhen Sie sich jetzt aus. Liebe Celeste, ich bin erschöpft. kann nicht mehr und doch muss ich vorankommen. Wenn ich nicht fertig werde, hätte ich mein ganzes Leben und alles umsonst geopfert. Ruhen Sie sich aus, Monsieur. Nein, ich bin noch nicht fertig. Und Sie wissen, dass ich keinerlei Sicherheit habe, morgen noch am Leben zu sein. Wenn Sie wüssten, was ich leide, Celeste. Ich bitte Sie, Monsieur, reden Sie nicht. Strengen Sie sich nicht an. Denken Sie nur daran, wieder gesund zu werden. Wollen Sie so gut sein und hierbleiben, falls ich noch irgendetwas brauche? Natürlich, Monsieur. Ich werde nur zwischendurch in die Bäckerei runtergehen und ein paar Sachen kaufen. Aber Sie bleiben nicht so lange weg? Es wird nur ein paar Minuten dauern. Gehen Sie jetzt gleich? Nein, später. Sagen Sie es mir bitte vorher, wenn Sie gehen. Ja. Ich glaube, heute kommt die dicke, schwarze Frau wieder. Sie wird nicht mehr kommen. Sie kommt heute, ich fühle es. Sie war schon so lange nicht mehr da, dass sie jetzt nicht wiederkommen kann. Ach, Celeste. Wissen Sie, wer die dicke schwarze Frau sein könnte? Nein. Ist es Ihre Frau Mama? Nein, auf keinen Fall. Oder doch? Ich weiß es nicht. Spricht sie mit Ihnen? Nein. Möchten Sie mit ihr sprechen? Ich möchte ihr höchstens sagen, dass sie verschwinden soll. Sie ängstigt mich. Was tut sie? Sie tut nichts. Sie steht im Zimmer herum. Sie ist ein Hirngespinst. Sie ist die Berührung mit dem Tod. Ach, was? Ich weiß, Sie wollen mir nicht glauben, dass ich im Sterben liege. Ach, Monsieur, reden wir nicht davon. Wahrscheinlich haben Sie nur eine kleine Grippe. Wenn Sie einverstanden wären, sich behandeln zu lassen, könnten Sie in 8 Tagen wieder gesund sein. Liebe Celeste, ich muss und will diese Fahnen korrigieren. Gallimard wartet darauf. Schonen Sie sich, Monsieur. Sie können die Fahnen auch noch später korrigieren. Ich kann nicht mehr arbeiten. Einen Brief zu schreiben verursacht mir für mehrere Tage Kopfschmerzen. Ich bin gezwungen, vorsichtiger als ein Greis von 80 Jahren zu leben, wenn ich versuchen will, mein Buch zu beenden. Ihr Bruder ist Arzt und hat gesagt, Sie müssten sich behandeln lassen. Was er zu Ihnen sagt, ist zu Ihrem Besten, Monsieur. Ich lasse niemanden zu mir herein, einen Arzt schon gar nicht. Ihr Bruder hat gesagt, dass er Sie gegen Ihren Willen behandeln muss, wenn Sie nicht einsichtig sind. Wie? Er möchte mir etwas aufzwingen? Er will Ihnen nichts aufzwingen, Monsieur, das wissen Sie. Er möchte Sie nur aus diesem eisigen Zimmer herausholen. Hier ganz in der Nähe, in der Rue Piccinini, gibt es eine großartige Klinik. Sehr gut geführt, sehr gut geheizt, mit guten Ärzten. Sie hätten eine Krankenschwester, die Sie pflegt, und im Handumdrehen wären Sie wieder gesund. Ich brauche keine Krankenschwester. Ich brauche nur Sie. Ich würde Sie nicht verlassen. Ich würde nicht von Ihrer Seite weichen. Ich würde ein Zimmer neben Ihrem Zimmer bekommen. Woher wissen Sie das? Ich habe mich erkundigt. Celeste, unterlassen Sie solche Erkundigungen. Sie werden niemanden mehr hereinlassen, weder meinen Bruder noch sonst jemanden. Ich will nur Sie hier haben. Und Ihren Mann natürlich. Aber Monsieur, ich kann doch Ihren Bruder nicht wegschicken. Und ich sage Ihnen, Celeste, ich werde bis zum Schluss das tun, was ich tun will. Aber was Ihr Bruder sagt, liegt auch im Interesse Ihrer Arbeit, Monsieur. Tun Sie, was ich Ihnen sage, Celeste. Ich habe erfasst, dass der Tod unsere einzige Hoffnung ist und uns den Mut gibt, bis zum Abend auf Wanderschaft zu bleiben. Celeste? Ja? Sie müssen mir antworten. Wenn Sie schweigen, bin ich überzeugt, dem Tod noch näher zu sein als sonst. Glauben Sie das wirklich? Mir bleibt nichts anderes übrig. Der Tod, mit dem ich lebe, verhindert alles. Das verstehe ich nicht. Ach, Celeste. Seit Monaten sprechen Sie nur noch vom Tod. Ich weiß sonst nichts mehr. Mein vermindertes Leben wird zu Ende gehen, ohne bei irgendjemandem Schmerz zu verursachen. Sie übertreiben schon wieder. Ich übertreibe mit keinem Wort. Ihr Bruder wird Sie vermissen. Seine Frau wird Sie vermissen. Ich werde Sie sehr vermissen. Und alle Ihre Freunde werden Schmerz empfinden. Meine Freunde. Ich bin niemals mit den Menschen zusammen gewesen, die ich liebe. Und jetzt ist es zu spät. Ich werde immer mehr der Krankheit verfallen. Ich lebe so allein, dass ich nichts mehr weiß. Ich glaube, ich werde nie mehr ausgehen. Das dürfen Sie nicht sagen. Ich fühle die ganze Nichtigkeit meines Daseins. Es könnte sein, Monsieur, dass ich Ihre Sätze eines Tages nicht mehr ertrage. Es kann nicht mehr lange dauern. Wie schlecht es mir geht, Celeste. Wollen Sie etwas? Soll Odilon Ihnen später ein kaltes Bier holen? Vielen Dank, ich will nichts. Und das, was ich will, gibt es nicht. Was wollen Sie? Ich möchte von meinem Bett aus erreichen, dass alle anständig gesinnten und uneigennützigen Wesen gut miteinander auskommen. Das gibt es tatsächlich nicht. Unser Schicksal ist geschaffen, um gelebt, nicht um verstanden zu werden. Ah, es fängt wieder an. Was fängt wieder an? Dass Sie solche furchtbaren Sätze sagen. Oh, verzeihen Sie bitte. Es müsste mir möglich sein, den Mund zu halten, nicht mehr zu sprechen. Allein das Schweigen ist groß. Alles Übrige ist Schwäche. Vorhin haben Sie gesagt, dass Sie sich dem Tod noch näher fühlen, wenn wir nicht miteinander sprechen. Diese Widersprüche sind ebenfalls ein Teil des Todes. Ich gehe jetzt zum Bäcker. Jetzt gleich? Wenn ich mit dem Aufräumen fertig bin. Wann wird das sein? Gleich. Gehen Sie nicht weg. Wir haben nichts mehr. Die Küche ist leer. Bleiben Sie bitte. Es sind nur ein paar Minuten. Um diese Zeit ist die Bäckerei fast leer. Gehen Sie erst morgen einkaufen. Sie fürchten die dicke schwarze Frau? Ja. Sie wird nicht mehr kommen. Sie ist nahe. Wie kommt sie überhaupt in ihr Zimmer? Das weiß ich nicht. Sie ist plötzlich da. Hat sie Ähnlichkeit mit mir? Nein. Mit Françoise? Nein. Mein Gott, Celeste, wie lange wir schon reden. Wie viel Zeit wir verloren haben. Wir haben keine Zeit verloren. Celeste, ich muss mich beeilen. Ich habe noch so viel Arbeit. Das Nichtstun ist das Beste, was Sie tun können. Wenn Sie wüssten, wie viele Jahre ich mit Nichtstun verbracht habe. Das glaube ich Ihnen nicht. Ich kenne keinen Menschen, der in seinem Leben mehr gearbeitet hat als Sie. Sie kennen meine Jugend nicht. Sie war ein einziges, langes Nichtstun. Sie haben viel mehr gearbeitet als ich, weil Sie schon in Ihrer Jugend haben arbeiten müssen. Ach, ich war immer Haushälterin. Und Haushälterinnen arbeiten überhaupt nichts. Sie sind große Kinder, die immer nur die Tassen und die Teller auf den Tisch stellen. Das ist alles. Sie lachen. Gott sei Dank. Seit Wochen höre ich Sie wieder einmal lachen. Ich hätte es nicht tun sollen. Jetzt schmerzen meine Bronchien. Am besten bekommt mir, wenn ich todernst bin. Das sind Sie ja auch fast immer. Wenn ich mich nur selbst mehr schätzen könnte, leider ist das unmöglich. Soll ich Ihnen eine heiße Milch machen? Jetzt nicht. Vielen Dank, Celeste. Ich muss an die Arbeit. Der Tod ist hinter mir her. Er ist mir auf den Fersen. Niemand ist Ihnen auf den Fersen. Oh, wer mag das sein? Hat nicht Madame Cathus ausrichten lassen, dass sie Ihnen alte Fotos bringen lassen wird? Das verspricht sie mir seit Jahren. Sie meinen, Sie werden die Fotos niemals bekommen? Das meine ich. Erwarten Sie jemanden? Nein. Sie? Ich erwarte niemanden und ich empfange niemanden. Monsieur, es wird Ihr Bruder sein. Für ihn gilt dasselbe. Monsieur, das können Sie ihm nicht antun. Gehen Sie bitte auf keinen Fall weg. Soll ich auf die Straße schauen? Aber seien Sie vorsichtig. Ja. Wer ist es? Ihr Bruder, wie ich gesagt habe. Soll ich öffnen? Auf keinen Fall. Ich kann Ihren Bruder nicht auf der Straße stehen sehen. Das ist er als Arzt gewohnt. Ist er allein? Dr. Bies ist bei ihm. Was wollen Sie von mir? Sie wollen Ihnen helfen. Das ist nicht möglich. Soll ich jetzt öffnen? Nein. Wollen Sie Ihren Bruder nie wiedersehen? Ich werde es so einrichten, dass ich ihm zufällig in den Tuilerien begegne. Dann wagt er nicht mehr, Ratschläge zu geben. Das ist nicht nett von Ihnen. Meine Lage ist auch nicht nett. Gehen die beiden weg? Nein. Sie bleiben vor der Haustür stehen. Sie wissen anscheinend, dass Sie zu Hause sein müssen und dass Sie im Bett liegen. Woher wollen Sie das wissen? Jeder, der sich für Ihr Leben interessiert, weiß das, Monsieur. Sie sind der einzige Mensch, der es wirklich weiß. Gehen Sie endlich weg? Sie gehen mit kleinen Schritten auf und ab. Ärzte sind die aufdringlichsten Menschen der Welt. Wie oft hat Ihr Bruder Ihnen schon geholfen? Kein Arzt kann verstehen, dass es Menschen gibt, die nicht am Leben hängen. Sie hängen doch auch am Leben. Nicht mehr. Mein Ich ist mir reichlich verhasst. Mein Gott, wie hartnäckig Sie sind! Sie hoffen, dass Ihre Vorsätze nicht so fest sind. Sie täuschen sich. Hat mein Bruder seinen Arztkoffer dabei? Ja. Dr. Bies ebenfalls? Ja. Unglaublich, Sie wollen mich wirklich behandeln. Soll ich jetzt nicht doch öffnen? Niemals! Und was soll ich Ihrem Bruder sagen, wenn ich ihm morgen oder übermorgen zufällig auf der Straße begegne? Sagen Sie ihm die Wahrheit, dass ich Ihnen verboten habe, die Tür zu öffnen. Das geht mir nicht über die Lippen. Oh, seien Sie nicht kindisch. Ich werde den Ärzten beweisen, dass ich stärker bin als Sie. Sie sind kindisch. Dr. Proust ist doch nicht nur Ihr Arzt, sondern auch Ihr Bruder. Ach, Celeste. Ach, Celeste. Was soll das heißen? Zum Beispiel soll es heißen, dass mir Schweigen am liebsten ist, weil Schweigen keine Interpretationen nach sich zieht. Außerdem soll es heißen, dass ich an meinem Leiden hänge, obwohl es mich erbittert, dass ich an so unerträglichen Schmerzen leide. Der Gedanke, meine Leiden könnten von mir gehen, ist mir verhasst. Und es soll heißen, dass ich weder gedrängt noch geplagt, weder entlarvt noch kopiert, weder kommentiert noch kritisiert und auch nicht geschmäht werden will. Jetzt ist es aber genug. Habe ich denn kein Recht darauf, in Ruhe meinen Tod zu erwarten? Monsieur, beruhigen Sie sich. Monsieur, soll ich die Klingel abstellen? Celeste, welch ein Einfall. Sie sind ein Engel. Stellen Sie die Klingel ab. Können Sie das denn überhaupt? Ich habe die Klingel schon öfter abgestellt, ohne Ihr Wissen. Wann? Tagsüber, wenn Sie geschlafen haben, damit Sie nicht gestört werden. Ich danke Ihnen. Dann stellen Sie auch jetzt die Klingel ab. Es ist schon geschehen. So schnell und unauffällig? Ich brauche nur diesen kleinen Kippschalter nach oben zu drücken. Wer hat Ihnen das gesagt? Odilon. Odilon? Der gute Odilon. Allerdings war Odilon der Meinung, ich sollte es für mich behalten. Warum? Er sagte, Sie würden dann nur noch mit abgestellter Klingel leben wollen. Der gute Odilon, wie recht er hat. Sie kapseln sich immer mehr ab, Monsieur. Das kann nicht gut gehen. Sie haben recht, es kann nicht gut gehen. Es geht aber auch nicht anders. Mein Geschick will, dass ich nur aus mir selber Bereicherung ziehen kann. In einer solchen Kälte könnte ich nicht leben. Ich selbst empfinde die Kälte als einen stimmungsvollen Rahmen für das Glück. Das der Kälte wegen zusammengezogene Glück genötigt, sich zu verengen, sich ins eigene Herz zurückzuziehen. Ich finde, so erfährt es seine höchste Steigerung. Vor 20 Jahren haben Sie sicher anders gesprochen. Sie irren sich, Celeste. Vor 20 Jahren habe ich genauso gedacht und gesprochen. Ich war 22 oder 23 Jahre alt, als ich plötzlich sicher war, dass es besser sei, auf ein innigeres Vertrauen für immer zu verzichten. Und Sie, wenn Sie glücklich sind, sollten die Kraft haben, Ihr Glück für sich allein zu behalten. Im Anvertrauen allein liegt schon eine Minderung. Dieser Meinung bin ich nicht, Monsieur. Sie sprechen über Ihr Glück? Heute nicht mehr, aber früher. Heißt das, dass Sie heute nicht mehr glücklich sind? Nein. Ich bin auch heute noch glücklich. Aber Ich kann mein Glück nicht mehr wie früher dadurch verdoppeln, indem ich über es spreche. Mit wem haben Sie früher über Ihr Glück gesprochen? Mit Odilon. Nur mit ihm? Ja. Er ist ein einfacher, aber wunderbarer Mann. Das stimmt. Monsieur? Ja? Warum sagen Sie nichts? Mir ist gerade der Einfall gekommen, dass ich Sie wahrscheinlich beneide. Sie mich? Worum? Um Ihr Glück. Ich erhebe keinen Anspruch mehr auf Freude. Seit langem habe ich darauf verzichtet. Ich habe mich daran gewöhnt, nicht an das zu glauben, was ich für mein privates Leben wirklich ersehne. Die Menschen enttäuschen derart, dass ich wissbegieriger auf Blumen geworden bin. Auf so viele Dinge, die man in seinem Zimmer nicht sieht. Wartet mein Bruder noch immer an der Haustür? Ich sehe nach. Er ist weg. Dr. Biese auch? Ja. Gott sei Dank. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Wenn einer ein schlechtes Gewissen haben müsste, dann ich, aber ich habe keins. Vergessen Sie die Geschichte. In einer Stunde wird er wieder klingeln. Das wird er nicht wagen. Das würde ich jedenfalls tun. Aber warum denn? Hat man denn kein Recht auf Einsamkeit? Ach, Monsieur. Ach, Monsieur. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass ich an Ihrer Stelle... Ach, nein. Es hat keinen Zweck, Sie sind unbelehrbar. Celeste, ich bin der Mensch mit der geringsten Neugierde. Das ist alles. Ihr Bruder kann Sie doch nicht vergessen, nur weil Sie ihm nicht geöffnet haben. Das ist er schon. Lassen Sie das Telefon läuten, Celeste. Aber Ihr Bruder weiß doch, dass Sie zu Hause sind. Wenn Sie überhaupt nicht reagieren, wird er glauben, dass Ihnen etwas zugestoßen ist. Also gut, dann nehmen Sie den Hörer ab. Hier spricht Celeste Alba Reber, Monsieur Proust. Guten Tag. Ah, Monsieur. Ja, selbstverständlich. Er liegt im Bett und schläft. Nein, Monsieur, es geht ihm gut. Es geht ihm sogar ausgezeichnet. Nein, er hat gesagt, er braucht keine Hilfe. Nein, Monsieur. Er war gestern Abend ausgewesen, fast die ganze Nacht. Aber es hat ihm nicht gefallen. Er ist in düsterer Stimmung zurückgekehrt. Celeste, hat er gerufen. Ich bin für nichts und wieder nichts ausgewesen. Es war so langweilig. Alle diese Stunden habe ich vergeudet, einen ganzen Abend habe ich verloren. Und das mir, da ich doch keine Zeit habe. Ich hätte besser hierbleiben und in Ruhe arbeiten sollen, hat er gerufen. Natürlich, Monsieur. Er redet immerzu von seinem Tod und lebt dann weiter. Ich werde es ihm sagen, wenn er erwacht. Ich habe nur deswegen nicht geöffnet, weil ich unter allen Umständen vermeiden muss, dass Monsieur Proust im Schlaf gestört wird. Nein, Monsieur. Er schimpft fast immer über die anderen Menschen. Heute Morgen, als er nach Hause kam, hat er gesagt, dass er noch gesund werden würde, wenn nur die anderen Menschen nicht wären und die Erschöpfung, die sie verursachen. Nein, Monsieur, das habe ich anders gemeint. Seine Erschöpfung entsteht nicht, weil er zu viel trinkt und zu ausschweifend lebt, sondern sie entsteht, weil er manchmal meint, er müsste das tun, was den anderen notwendig erscheint. Er ist dann völlig verzweifelt und sagt nur noch, dass die Kunst dem Leben zu sehr überlegen ist. Das hat er auch heute Morgen wieder gesagt. Danach fällt er halb ohnmächtig ins Bett. Vielen Dank, Monsieur. Celeste, ich danke Ihnen. Sie können besser über mich sprechen als ich selber. Was hat er gesagt? Nichts Besonderes. Viele Grüße soll ich ausrichten und baldige Genesung. War er neugierig? Ja. Er wollte wissen, in welchen Lokalen Sie nachts verkehren. Unglaublich. Er ist im Stande und lauert mir nachts auf. Ich glaube, Ihr Bruder ist überzeugt, dass Sie nur krank sind, weil Sie keinen ordentlichen Beruf ausüben. Glauben Sie das nicht auch? Nein, Monsieur. Ich bin nicht einmal ganz sicher, ob Sie wirklich krank sind. Sie sind kühn. Gerade haben Sie gesagt, ich wüsste über Sie besser Bescheid als Sie selbst. Dann sagen Sie mir bitte, warum ich immerzu im Bett liege. Weil Ihnen alles, außer dem Schreiben, gleichgültig geworden ist. Sie haben nichts mehr zu versäumen, sondern nur noch etwas zu vollbringen. Kürzer könnte ich es nicht sagen. Ich frage mich, warum Sie keine Schriftstellerin geworden sind. Weil mir das Leben nicht gleichgültig geworden ist. Deswegen fällt mir auch jetzt wieder ein, dass ich unbedingt einkaufen gehen muss. Nein, bleiben Sie bei mir. Monsieur, die meisten Läden haben schon geschlossen. Wir brauchen nichts. Das sagen Sie. Werden Sie in der kommenden Nacht ausgehen? Ich glaube nicht. Sie glauben nicht? Ist das wichtig? Für den Fall, dass Sie ausgehen, werden Sie gegen 5 Uhr früh nach Hause kommen und einen frischen Milchkaffee verlangen. Diesen Milchkaffee werde ich Ihnen nicht machen können, wenn ich jetzt nicht gehe und frische Milch kaufe. Das klingt überzeugend. Aber bitte, gehen Sie nicht sofort. Wann denn? Monsieur Dupont, der Milchhändler, ist höchstens noch eine Viertelstunde in seinem Laden. Hat Monsieur Dupont nicht seit kurzem ein Telefon? Der geizige Monsieur Dupont? Ich glaube schon, ja. Können Sie mich nicht telefonisch bei ihm bestellen? Er wird sie uns bringen. Ich würde Ihnen nicht raten, sich von Monsieur Dupont beliefern zu lassen. Warum nicht? Er ist das größte Klatschmaul im Viertel. Wenn Sie ihn in Ihre Wohnung lassen, wird bald jeder wissen, welche Möbel Sie haben. Dass Ihre Anzüge über den Sesseln liegen, dass Ihre Schuhe herumstehen und so weiter. Sie haben recht, das geht nicht. Wenn ich recht habe, dann muss ich jetzt gehen und einkaufen dürfen. Bitte gehen Sie nicht. Ich werde zu Hause bleiben und keinen Milchkaffee brauchen. Wir brauchen auch Obst, Gemüse, Fleisch, Zwiebeln, Zitronen. Das können Sie auch morgen früh einkaufen. Morgen früh werden Sie mich auch nicht weglassen wollen. Ein wenig leichter als heute Abend schon. Morgens kaufen alle ein. Dann muss ich in den Geschäften warten und werde Ihnen länger fehlen. Wenn ich jetzt gehe, bin ich sofort wieder zurück. Ich bitte Sie, Celeste, künftig nur noch morgens einzukaufen. Warum? Ich werde, wenn ich sterbe, wahrscheinlich abends sterben. Und dann möchte ich nicht ohne Sie sein. Monsieur. Das ist mein Ernst. Ich müsste ganz allein der Todesversteinerung entgegengehen und könnte mich nicht in meinem Bett rühren. Diese Vorstellung ist unannehmbar. Sie ist nicht nur unannehmbar, sondern auch falsch. Wenn Sie sterben, dann sterben Sie, ohne es zu bemerken. Versuchen Sie nicht, mich zu trösten. Jeder, der sterben muss, ist vorher lange bewusstlos. Meine Mutter hat, als sie starb, die Woche davor praktisch nur noch geschlafen. Alle paar Stunden wachte sie ein paar Sekunden lang auf, sagte den Anfang eines Satzes und schlief wieder ein. Und so wie meine Mutter gestorben ist, sterben fast alle Menschen. Auch Sie, Monsieur. Wenn Sie nur recht hätten. Der Herrgott schickt uns vorher eine lange Ohnmacht. Und das ist gut so. Darf ich jetzt einkaufen? Bleiben Sie. Monsieur. Bitte. Ich dachte, ich hätte Sie überzeugt, dass Sie heute Abend nicht sterben werden. Das haben Sie auch, aber die Überzeugung hält nur, solange Sie mit mir sprechen. Gut. Ich gehe nicht einkaufen. Ich danke Ihnen. Soll ich Ihnen etwas bringen? Haben Sie einen Wunsch? Meinen augenblicklich größten Wunsch haben Sie mir gerade erfüllt. Allerdings kann ich nicht den ganzen Abend mit Nichtstun verbringen. Es liegt eine Menge Wäsche da, die ich bügeln muss. Können Sie das Bügelbrett so stellen, dass ich Ihnen beim Bügeln zuschauen kann? Sie wissen doch längst, wie es aussieht, wenn eine Frau bügelt. Es gibt vieles, was ich nicht genug anschauen kann. Es ist beglückend für mich, einer bügelnden Frau zuzuschauen, ihren Arm zu beobachten, wie er auf einem Wäschestück hin und her fährt. Diese Bewegungen sind immer gleich sanft und häuslich. Und Bewegungen, die sich gleich bleiben, bringen Vertrauen hervor. Das habe ich schon als kleines Kind empfunden, wenn ich Françoise oder meiner Mutter nur eine halbe Stunde lang beim Bügeln zuschaute, hatte ich das Gefühl, dass mir nichts zustoßen werde. Ist es so recht? Können Sie mich gut sehen? Ja, ausgezeichnet, vielen Dank. Sie bügeln genauso wie meine Mutter. Ihr Unterleib ist unbewegt, Ihr Oberkörper beugt sich gleichmäßig hin und her. Und Ihr Blick ruht auf dem Wäschestück wie auf einem Kind. Von diesem Bild geht eine Zuversicht aus, die ganz einzigartig ist. Übrigens können nur Frauen dieses Bild hervorbringen. Ich habe ein einziges Mal meinen Vater beim Bügeln beobachtet. Es war ein Zufall. Er brauchte plötzlich ein frisches Hemd und er musste sich selbst helfen, weil Françoise unterwegs war. Nie war mein Vater so lächerlich. Nicht, weil er bügelte, sondern weil er die wunderbaren Bewegungen nicht zustande brachte. Und die brachte er nicht zustande, weil er nicht rundlich war wie eine Frau. Er war nur dick, aber nicht rundlich, verstehen Sie? Das Rundliche ist das Häusliche, das Vertrauen-Einflößende. Ich habe meinem Vater keine 3 Minuten lang zuschauen können, dann bin ich aus dem Zimmer gegangen. Ich wusste damals nicht, was ich an ihm so unmöglich fand. Das ist mir erst nach vielen Jahren eingefallen. Und zwar nur deswegen, weil ich meiner Mutter und Françoise beim Bügeln zugeschaut habe. Was denken Sie, wenn Sie bügeln? Ich denke nichts. Mir fallen ein paar Erlebnisse ein, die ich tagsüber hatte. Das ist alles. Welche Erlebnisse? Zum Beispiel war ich heute Morgen auf dem Postamt. Das heißt, ich wollte in die Post. Aber als ich vor dem Gebäude stand, gefiel mir die Morgensonne so gut, dass ich vor dem Eingang stehen blieb und mich von der Sonne wärmen ließ. Da kam eine Frau auf mich zu und sprach mich an. Bleiben Sie noch eine Weile da stehen? Ich war verblüfft, weil es jemanden gab, der mein Herumstehen bemerkt hatte. Ich sagte ja. Würden Sie bitte ein bisschen auf meinen Leiterwagen aufpassen, fragte sie. Ich gehe auf die Post und bin gleich wieder zurück. Die Frau verschwand. Ich stand herum und schaute auf den Leiterwagen, der mit Gemüse, Brot, Milch und Altpapier beladen war. Man kann nicht sagen, dass ich auf den Leiterwagen aufgepasst hätte. Ich stand nur herum. Ich glaube, dass ich niemanden daran gehindert hätte, den Leiterwagen zu stehlen. Da kam die Frau zurück und bedankte sich überschwänglich. Auch ich war überschwänglich. Allerdings nur deshalb, weil ich mich freute, dass der Leiterwagen nicht gestohlen war. Hatten Sie ein schlechtes Gewissen? Nein. Ich hatte Beklemmungen und weiche Knie, weiter nichts. Was hätten Sie der Frau gesagt, wenn jemand den Leiterwagen gestohlen hätte? Das weiß ich nicht. Hätten Sie sagen können, ich habe nicht auf Ihren Leiterwagen aufgepasst? Ich stand nur so herum? Das hätte ich nicht sagen können. Das hätte die Frau nicht verstanden. Sie hatte ja geglaubt, dass man jemand, der so absichtslos herumstand wie ich, vertrauen könne. Konnten Sie das verstehen? Sie meinen, dass mir jemand vertraut, nur weil ich herumstehe? Ja, das meine ich. Nein, das habe ich nicht verstehen können. Ich verstehe es auch nicht. Haben Sie noch etwas erlebt? Ich ging dann doch in die Post und sah dort eine Frau mit gelber Zunge. Mit gelber Zunge? Vermutlich hat sie nur ein Hustenbonbon gelutscht. Aber die Frau sah aus, als käme sie aus einer anderen Welt. Ich habe deutlich gesehen, dass der Postbeamte, der sie bediente, über ihre gelbe Zunge erschrak. Er betrachtete ein wenig später auch meine Zunge und war froh, dass er wieder einen Menschen mit gewöhnlich roter Zunge sah. Künftig müssen Sie mir jeden Tag erzählen, was Ihnen in der Stadt zustößt. In der Nähe von Saint-Sulpice ist mir plötzlich das starke Glockengeläut aufgefallen. Das Geräusch gefiel mir wegen seiner Heftigkeit. Es war, als sollten alle Menschen, die hier herumgingen, betäubt werden. Ich sah einige Paare, die schon zu taumeln schienen, weil sie für die Betäubung besonders dankbar waren. Ich blieb absichtlich in der Nähe von Saint-Sulpice, weil ich eine Weile wirklich glaubte, auch ich würde ohnmächtig. Kennen Sie das? Man denkt etwas Verrücktes. Man weiß, dass es etwas Verrücktes ist. Und doch rechnet man damit, dass das Verrückte ganz wirklich ist. Aus solchen Verrücktheiten besteht fast mein ganzes Leben. Nach einer Weile ließ die Verrücktheit in meinem Kopf nach, aber sie verschwand nicht ganz. Ich beobachtete immer noch Liebespaare und hoffte, dass wenigstens sie ohnmächtig umsinken würden. Und als sie nicht umsanken, dachte ich, dass sie sich wahrscheinlich nicht richtig liebten. Sonst hätten sie ohne weiteres auf die Straße fallen müssen. Monsieur? Monsieur? Monsieur? Celeste, sind Sie noch da? Aber natürlich. Monsieur, was ist? Monsieur. Im Zimmer ist die dicke Frau. Die dicke, schwarze Frau entsetzlich. Ich möchte deutlich sehen können. Es ist keine dicke Frau da. Celeste. Ich bin bei Ihnen. Soll ich mich zu Ihnen ins Bett setzen? Ja. Kommen Sie bitte. Ist sie noch da? Sie steht am Fenster. Warten Sie einen Augenblick, Monsieur. Quälen Sie sich nicht. Ich werde Sie gleich weggejagt haben. Macht sie Ihnen wieder Angst? Ein bisschen, ja. Aber man darf die schwarze Frau nicht anrühren. Was macht sie jetzt? Sie geht im Zimmer umher. Was will sie? Sie will zu mir, glaube ich. Sie will mir etwas antun. Helfen Sie mir. Machen Sie bitte das Licht nicht aus, Celeste. Wo ist sie jetzt? Sie verschwindet, glaube ich. Sie wird kleiner. Ihr Bild verschwindet. Wie verschwindet sie? Geht sie durch die Tür? Ich kann es nicht erkennen. Ich glaube, sie löst sich auf. Sie geht durch die Wand. Durch die Wand? Ich kann es nicht erkennen. Ich sehe nicht gut genug. Was bin ich erschöpft? Celeste? Monsieur? Können Sie mir bitte den Schweiß von der Stirn wischen? Sofort, Monsieur. Ich danke Ihnen, Celeste. Haben Sie sich sehr geängstigt? Leider ja. Ein Glück, dass Sie nicht zum Bäcker gegangen sind, Celeste. Ich danke Ihnen. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch ertragen kann. Beruhigen Sie sich. Ich bin völlig erschöpft, mein Gott. Aber jetzt kann ich wenigstens einschlafen. Celeste? Ja? Bleiben Sie bitte hier, bis ich eingeschlafen bin. Ja, Monsieur. Es wird nicht lange dauern. Ich bin müde wie nie in meinem Leben. Hauptsache, Sie können jetzt einschlafen. Ich danke Ihnen, Celeste. Ich danke Ihnen. Oh Gott. Schlaf ist die Erlösung. Warum dauert es immer nur so lange? Bleiben Sie bitte bei mir, Celeste.